Dann rief er Hans Michael Moscherosch auf, dessen Sprachsatire aus dem ersten Teil seiner Gesichte Philanders von Sittewald, obgleich schon ausgedruckt und weit bekannt, dennoch Vergnügen bereitete, besonders das Spottliedchen »Fast jeder Schneider will jetzt und leider der Sprach erfahren sein und red Latein. Welsch und Französisch, halb Japonesisch, wann er ist doll und voll, der grobe Knoll.« Das entsprach dem allgemeinen Ärger über die Verhunzung der deutschen Sprache, deren gefühligem Grund die welschen und schwedischen Feldzüge ihre Huf- und Radspuren gekerbt hatten. Als von der Tür her die Wirtin Libuschka dazwischen rief, ob den Signores ein Boccolino Rouge pläsiere, antwortete man ihr in allen landläufigen Fremdsprachen. Jeder, sogar Gerhard, bewies sich als Meister der Kauderwelsch-Parodie. Und Moscherosch, ein einerseits handfester Kerl, der gern als erster seine Scherze belachte, doch andererseits zum Tiefsinn neigte und als der Träumende dem Palmenorden angehörte, gab weitere Proben seiner satirischen Werkstatt. Er zauste Reimzwänge und schäferliche Umschreibungskünste. Ohne Namen zu nennen, teilte er gegen die Pegnitzer aus. Sich selbst nannte er mehrmals gut Deutsch, wenn zwar sein Name maurischen Ursprungs sei. Das sagte er allen, die vorhätten, sich auf Sud einen Reim zu machen. Der Restposten Weins übrigens, den die Wirten von ihren Mägden austragen ließ, war spanischer Herkunft. Dann las Harsdörfer aus dem gerade ausgedruckten ersten Teil seines poetischen Trichters etliche Anweisungen, wie man seinen Schnellkurs für zukünftige Dichter am klügsten durchlaufe. Schließlich müssen die 6 Stunden nicht eben auf einen Tag nacheinander genommen, um dann mit kurzem vom Manuskript gelesenen Lob, es könne die deutsche Sprache mehr als jede Fremdsprache Laut und Geräusch jeglicher Kreatur nachahmen, denn sie zwiere wie die Schwalbe, krake wie der Rab, silke wie der Sperling, lisple und wisple mit den Bächen, allgemein zu gefallen. Zwar hätten wir nie miteinander einig werden können, Deutsch oder Deutsch zu schreiben, aber jedes Lob des Deutschen und des Deutschen gab uns Auftrieb. Jedem fiel neues Naturgeräusch als Beweis deutscher Wortkunst ein. Bald war man zum Ärger Buchnes bei Schottels gereihten Sprachfunden, lobte sein Schneemilchweiß und andere Findlinge. Wir sahen uns einig beim Sprachverbessern und Eindeutschen. Selbst Zesens Vorschlag, für Nonnenkloster Jungfernzwinger zu setzen, fand Zustimmung. Erst Laurenbergs langes Gedicht von allmodischer Poesie und Riemen, dessen plattdeutsche Verse kräftig gegen die neumodische hochdeutschen Poeten austeilte, spaltete wieder die Versammlung, obgleich Laurenberg schlecht beizukommen war. Er hatte die Argumente seiner Gegner vorgewusst. In allen Kanzleien ist unsere Sprach gemein. Was deutsch geschrieben wird, muss alles hochdeutsch sein. Und spielte das unverdorbene Netterdütsch gegen das gestelzte, affektierte, sich hier kringelnde, dort zum Wust gestaute Kanzlei- oder hochdeutsche Sprache aus. Sie ist so lappisch und so verbrüdisch, dass man schier nicht weht, ob es welsch ist oder düdisch. Dennoch verdammten nicht nur die Neutöner Zesen und Birken, sondern auch Buchner und Logau jegliche Mundart als Mittel der Poesie. Einzig das Hochdeutsche sollte zum immer feineren Instrument verbessert werden, damit es, was mit Schwert und Spieß nicht gelungen sei, das Vaterland lehrfähige von fremder Herrschaft. Rist warf ein, dann müsse man auch mit dem antiken Plunder der lästerlichen Anrufung der Musen und dem heidnischen Göttergeschmeiß aufräumen. Gryphius sagte, er habe lange im Gegensatz zu Opitz gemeint, dass nur die Mundart der Hauptsprache Kraft gebe, doch habe er sich nach seinem Studium in Leiden größerer Strenge verschrieben, nicht frei von Bedauern. Und wieder war es Gelnhausen, der von der Fensterbank her Bescheid gab. Wenn man zum Rhein hin Kappes zwischen Ems und Weser Kumst sage, sei jedes Mal Kohl gemeint. Er könne den Sprachstreit nicht begreifen. Laurenbergs Poem habe doch jedem Ohr Beweis gegeben, wie hübsch das platte Maulwerk zum gestelzten Gerede klinge. Also solle beides nebeneinander und gemischt seinen Bestand haben. Wer immerfort nur reinlich halte und dem Besen zuspreche, der kehre am Ende das Leben aus. Zwar wollten Rist und Zesen gemeinsam und gegeneinander Einwände vorbringen, doch Dach stimmte dem Stoffel zu. Auch er lasse sein heimisches Preußisch in etlichen Liedchen wie Buttermilch fließen und habe gesammelt, was das Volk singe, damit es durch Zutun des Organisten Albert zum allgemeinen Gesang tauglich gemacht werde, worauf er sein Anke von Tharau es, dem er gefällt, sie es mein Leben, mein Gold und mein Geld, einige Verse lang halblaut für sich, schließlich nicht mehr allein, sondern mit Laurenberg, Gräflinger, Rist und auch mit Gryphius starker Stimme im Chor sang, bis die saarländische Anke den Sprachstreit beendete. Det mag det Leben zum himmlischen Rieg, durch Zanken ward es der Hellen gelieg. Darauf hob Simon Dach die Versammlung für diesen Tag auf. Das Mahl sei in der kleinen Wirtsstube gerichtet, wem es zu einfach sei, der möge bedenken, dass fouragierende Kroaten erst kürzlich die Vorräte der Wirtin requiriert, die Kälber weggetrieben, die Säue abgestochen und die letzte Gans konsumiert oder, wie man auf gut Deutsch sage, gefressen hätten. Doch satt werde man allemal und Genuss habe mit Rede und Widerrede der Nachmittag gebracht. Als sie die große Wirtsdiele räumten, war wieder der Medizinstudent zwischen ihnen. Er machte Augen, als sei ihm unterwegs ein Wunder widerfahren. Dabei hatte ihm nur der Pfarrer der Hauptkirche das Telchter Vesperbild versteckt in einem Schuppen gezeigt. Zu Czepko, der neben mir stand, sagte Schäffler, es habe ihm die Gottesmutter bedeutet, dass, wie Gott in ihm, sie in jedes Mägdlein Schoß zu finden sei. Sechstes Kapitel. Was die Wirten von ihren Mägden auftragen ließ, war so mager nicht. In tiefen Kummen dampfender Hirsebrei mit ausgelassenem Schweineflohm und Speckspirkeln übergossen. Dazu gab es Brühwürste und grobes Brot. Außerdem hatte ihr Garten, der hinterm Haus von Wildnis umzäunt geschützt lag und den die fouragierenden Kroaten übersehen haben mochten, Zwiebeln, Mohrrüben und Rettich hergegeben, was alles roh auf den Tisch kam und zum Braunbier schmeckte. Sie lobten die einfache Kost. Und die Verwöhnten behaupteten im Überschwang, schon lange sei ihrem Gaumen solche Wohltat nicht erwiesen worden. Weckerlin verfluchte die englische Küche. Hoffmannswaldau nannte den ländlichen Aufwand ein Göttermahl. Harsdörfer und Birken zitierten abwechselnd in Latein und verteutscht aus antiken Schäfereien vergleichbare Mahlzeiten. Und im Wortgefälle des Wedelschen Pfarrers Rist, dem Dach das Tischgebet aufgetragen hatte, wandelte sich der emsländische Hirsebrei zum himmlischen Manna. Einzig Gellenhausen maulte erst vor sich hin und zankte dann laut mit der Wirtin, was die Courage sich denke, solchen Fraß könne er seinen Reitern und Musketieren, die bescheiden im Stall ihr Lager hätten, nur einmal zumuten, die stünden dem Kaiser, weil der Sold nicht reiche, auf täglich Brathähnchen, Ochsenbrust und Schweinebacke im Wort. Wenn denen nicht knuspriger aufgetragen werde, seien sie morgen beim Schwed schon. Denn wie die Muskete trockenes Pulver verlange, wolle der Musketier bei Laune gehalten sein. Und wenn Mars ihm seinen Schutz entziehe, sehe sich der schwanenhalsige Apoll jedem freilaufenden Haumesser geliefert. Was heißen solle, ohne militärische Protektion müsse der Poetendisput alsbald auffliegen. Er wolle den Herren, die Courage wisse das wohl, nur schonend andeuten, dass ganz Westfalen und besonders die tecklenburgische Gegend nicht nur mit Buschwerk, sondern die Ems rauf und runter mit Landstürzern gesprenkelt sei. Darauf verzog er sich mit der Libuschka, die offenbar einsah, dass Gelnhausens Reiter und Musketiere einer Zukost bedurften. Man ließ die entweder verängstigten oder wegen der frechen Anmaßung empörten Literaten ein Weilchen unter sich. Mochten sie sich Luft machen mit ihren Wechselreden. Es würde ihnen schon gelingen, die Gefährdung des Treffens mit daktylischen Wörtern, nach denen sie allzeit auf Suche waren, kunstreich zu überspielen. Ginge die Welt unter, würden sich diese Herren inmitten Gepolter um falsche und richtig gesetzte Versfüße streiten. Schließlich, und das hatte nicht nur Gryphius mit dem Wortprunk seiner Sonette gesagt, war ohnehin alles eitel. Deshalb fand sich die Runde den Tisch lang bald wieder löffelnd und kauend im literarischen Gespräch. Am einen Kopfende Dach gegenüber trug Buchner mit gestischer Rede seinen Argwohn gegen den abwesenden Schottel vor, den er des Anschlages auf die fruchtbringende Gesellschaft bezichtigte, worauf Harsdörfer und dessen Verleger Ender, die mit Schottel heimliche Pläne hatten, des Magisters Redeweise parodierten. Überall wurden Abwesende durchgehechelt, lief Streit über Kreuz, war Spott überschüssig und bewarf man sich mit wortgewordenen Steinen. Hier saßen sie rittlings auf der Bank und zählten dem Laurenberg beckmesserisch die plattdeutschen Pedes nach. Dort zankten Zesen und Birken den toten Opitz aus, dessen Versregeln starre Zäune genannt und dessen Wortbilder als farblos gescholten wurden. Beide Neutöner klagten Rist, Schepko und hinter der Hand Simon Dach des ewigen Opizierens an. Dagegen empörte sich Rist, der mit Weckerlin und Laurenberg saß, über die Unmoral der Pegnitzschäfer. In Nürnberg lasse man bei den Sitzungen des Blumenordens sogar Weiber zu. Ein Glück, dass Dach keine Frauenspersonen geladen habe. Deren gereimtes Seelengebräu sei ja neuerdings à la mode. Woanders stand man um den Sitzenden mit seinen 30 Jahren schon rundum beleibten Gryphius. Trauer und Weltekel mochten ihn so gebläht haben. Sein überall spannender Bürgerrock, sein schon zur dritten Wölbung bereites Doppelkinn. Er sprach mit Verkünderstimme und konnte donnern, selbst wenn ihm Blitze fehlten. In kleinem Kreis sprach er hallend die Menschheit an, wobei die Frage, was der Mensch sei, in immer neuen, sich löschenden Bildern Antwort fand. Blendwerk ringsum, Gryphius nichtete. Immer war ihm das, was er tat, ekelhaft. So heftig er schreiben musste, so wörterspeiend schwor er immer wieder dem Schreiben ab. Auch lief sein Überdruss an allem Geschriebenen oder gar Gedrucktem Hand in Hand mit seiner Lust, alles Geschriebene, etwa Trauerspiele, die ihm neuerdings von der Hand gingen, oder Schimpf- und Lustspiele, die er plante, bald gedruckt zu sehen. Deshalb konnte er, soeben noch wortmächtige Szenen entwerfend, ohne Übergang, vom Tichten und solchem Tand Abschied nehmen. Das alles sei im Entstehen, Zerfall schon. Er wolle, wo doch nun Frieden werde, lieber sich nützlich machen. Gedrängt werde er schon lange von den Glogauer Ständen, deren Syndikus zu sein. So sehr er vormals des Opitz wendige Diplomatie verabscheut habe, so notwendig sei ihm heute die dem Gemeinwohl nützliche Tat. Wenn mehr noch als das wüste Land ringsum Gesetz und Sitte in Trümmern legen, müsse dem Chaos zuvörderst Ordnung geboten werden. Einzig die gebe den blindlings irrenden Menschen Halt. Mit blumigen Schäfereien und Klinkgedichten sei nichts getan. Solche dem geschriebenen Wort abschwörende Rede reizte den beiseite stehenden Logau zu druckfertigen Sätzen. Das gäbe Ledern Brot, wenn der Schuss der Bäcker sein wolle. Und Weckerlin sagte, seine bald 30 Jahre Staatsplackerei hätten keine seiner Oden aufwiegen können, die wolle er alle, die Jungen und die Altersschwachen, demnächst in Druck geben. Desgleichen ließen sie die bisher zurückhaltenden Verleger durch Gryphius' Rede, die in immer neuen Bildern den Tod der Literatur und die Ordnung schaffende Herrschaft der Vernunft verkündete, nicht davon abhalten, um den Tisch zu wieseln und nach geglückten Manuskripten zu fahnen. Weckerlins Neudruck war schon nach Amsterdam vergeben. Moscherosch ließ sich von dem Hamburger Buchhändler Naumann umwerben. Nachdem der Verleger Ender mit Rist, der bislang in Lüneburg hatte drucken lassen, so gut wie einig geworden war über ein umfängliches, den bevorstehenden Frieden feierndes Manuskript, versuchte er im Wettstreit mit dem Straßburger Mülben und dem Holländer Elsevieren den findigen Hoffmannswaldau zu bewegen, ihnen, dem einen, dem anderen oder dem dritten, das Trutznachtigallenmanuskript des toten Jesuiten Späth zu verschaffen. Wenn es nur gut sei, wolle man auch Papistisches drucken. Und Hoffmannswaldau gab dem einen, dem anderen, dem dritten Hoffnung. Er soll, so lässt es später Schnäuber, von allen dreien Vorschuss kassiert haben. Doch gedruckt ist es Friedrich von Späth-Tutznachtigall erst im Jahre 49 bei Friesem im katholischen Köln. Darüber nahm der Abend zu. Einige Herren wollten sich noch im Garten der Wirtin bewegen, wurden aber bald von den Mücken vertrieben, die von der Ems her in Schleiern herüberwehten. Dach wunderte sich über den zähen Fleiß der Libuschka, die inmitten Wildnis gegen Nesseln und Disteln ankämpfend ihr Gemüse zog. So mutig habe sein Albert auf der Prigelinsel Lomse sein Gärtchen um die Kürbishütte erobert. Nichts sei von der geblieben. Bald bleibe einzig die Blume jetziger Tage die Distel zu loben, als Sinnbild widriger Zeit. Dann standen sie noch ein Weilchen im Hof oder vertraten sich zur äußeren Ems hin die Beine, wo leer eine Walkmühle stand. Jetzt sah man, dass vorgelagert der Stadt zwischen den Flussarmen eine Insel, der Emshagen, Ort der Versammlung war. Sie sprachen fachmännisch über die schadhafte und turmlose Stadtmauer und bewunderten Moscherosch Tabakspfeife. Sie schwatzten mit den Mägden, von denen eine Elsabe, wie das Totenflemmig Geliebte hieß, und redeten von den Hofhunden umsprungen, die angepflockten Maulesel lateinisch an. Sie machten launige oder spitze Bemerkungen gegen und übereinander und stritten ein wenig, ob man nach Schottels lehrreicher Farbskala das Haar der Wirtin Libuschka Pesch oder Kohlschwarz und den dämmernden Abend Eselfahl nennen dürfe. Sie lachten über Gräflinger, der sich nach der Manier schwedischer Fähnriche breitbeinig zwischen die Musketiere gestellt hatte und von seinen Feldzügen unter Bahner und Thorstensohn erzählte. Grad wollten sie sich in Gruppen über die Hauptstraße zum Emstor hinbewegen, denn noch immer war ihnen Telgte ein unbekannter Ort. Da ritt einer der kaiserlichen Reiter aus der Stoffelsabteilung in den Hof, übergab Gelnhausen, der mit der Wirtin und dem Feldwebel der Musketiere im Stalltor stand, einen Nachrichtenstab, und bald wussten es alle, Trautmannsdorf, des Kaisers Oberunterhändler, war plötzlich, man schrieb den 17. Juli, und zwar betont gut gelaunt, aus dem Stift Münster nach Wien abgereist, den Kongress und dessen verhandelnde Parteien verstört zurücklassend. Sogleich wurde das Gespräch politisch und verlagerte sich in die kleine Wirtsstube, wo ein neues Fass Braunbier angezapft wurde. Nur die Jungen, Birken, Gräflinger und zögernd der Student Schäffler, blieben mit Zesen im Hof und machten sich an die drei Mägde ran. Jeder griff zu oder wurde wie Schäffler gegriffen. Nur Zesen ging leer aus und lief, von Gräflingers Spott verletzt, zum Fluss, wo er mit sich allein sein wollte. Doch kaum sah ich ihn über der äußeren Ems stehen, die sich tief in Sandgrund gebettet hatte, trieben zwei aneinander gebundene Leichen gegen das Ufer. Die waren, obgleich gedunsen, kenntlich als Mann und Frau. Nach kurzem Zögern, für Zesen verging keine Ewigkeit, lösten die beiden ihr Fleisch aus dem Weidengeschling, kreiselten in der Strömung, waren verspielt miteinander, entkamen dem Strudel, glitten flussab zu den Mühlwehren hin, wo der Abend in Nacht überging, und ließen nichts zurück, es sei denn mögliche Wortbilder, die Zesen sogleich mit gesucht neuen Klinkwörtern aufzufüllen begann. Weil von Sprache bedrängt, blieb ihm nicht Zeit, sich zu entsetzen. 7. Kapitel. In der kleinen Wirtsstube wurden beim Bier Vermutungen gehandelt. Sein Lächeln, und Trautmannsdorf gelte als grämlicher Mann, können nur Triumph der Papisten, Vorteil Habsburg, weiteren Verlust für das protestantische Lager und abermals verschobenen Frieden bedeuten, sagt die Herren einander, ihre Befürchtungen steigernd. Besonders die Schlesier sahen sich preisgegeben. Szepko ahnte, jetzt werde man endgültig den Jesuiten geliefert. Sie rückten von Gelnhausen ab, der den plötzlichen Aufbruch des kaiserlichen Gesandten mit Spott quittierte. Wen das denn wundere, wo doch Wrangel, seitdem er den gichtigen Thorstensohn abgelost habe, nur noch in seine Tasche Privatkrieg führe und lieber auf Beute aus in Bayern einfalle, als durch das ausgemergelte Böhmen gegen Wien zu ziehen. Außerdem sei die protestantische Sache beim Franzos nicht allzu löblich aufgehoben, weil, was man in Paris als Liedchen singe, die österreichische Anna dem Mazarin die Socken stopfe, während der Kardinal ihr die königliche Courage salbe. Ja, rief die Wirtin Libuschka, den Handel kenne sie aus Mägdleinzeiten. Siebenmal sei sie zumeist kaiserlichen, aber auch hessischen Rittmeistern und einmal beinahe einem dänischen angetraut gewesen. Und jedes Mal, ob ein Pfaff oder ein Lutherischer den Segen dazu gegeben hätte, als Courage bedient und beschimpft worden. So seien die Herren, der eine wie der andere. Und der Stoffel, den man in Hanau schon, später in Soest, zuletzt im Sauerbrunnen, als sie sich die lieblichen Franzosen habe auskurieren müssen, den Simpel genannt hätte. Laufsimpel, Kommsimpel, Machsimpel. Der habe auch nicht mehr hinterm Latz als ihre abgelebten Rittmeister. Halt's Maul, Courage, sonst stopf ich dir deine, schrie Gelnhausen. Ob sie nicht wisse, dass seit der schwäbischen Kur noch eine Rechnung offen sei. Sie werde ihm seine bald aufmachen, ihm alle Belger abkassieren, die ihm, dem windigen Simpel, in wechselnden Quartieren nachgeboren wären. Was die Courage von Belgern schwatze, wo sie keinen Balg auf die Welt gebracht habe, nur taub auf dem Esel hocke, der nichts als Disteln fresse. Sie selber sei eine Distel, die man stechen müsse, wo sie treibe, bis zur Wurzel stechen müsse. Worauf die Wirtin die Buschka, als habe Gelnhausen sie wahrhaftig gestochen, auf den Tisch sprang, zwischen den Braunbierkrügen stampfte, bis die Krüge tanzten, plötzlich alle Röcke hob, die Pluderhosen fallen ließ, ihm, dem Stoffel, den Arsch kehrte und zielgenau Antwort gab. Was griff, rief Moscheros, die könnt den Skribenten deutscher Tragödien treffliche Dialoge und Aktschlüsse setzen. Alle lachten. Sogar aus dem zuvor verfinsterten Gryphius brach nun Gelächter. Weckerlin wollte den couragierten Donner wiederholt hören. Und weil Logau eine Sentenz einfiel, nach der dem Furz höherer Sinn zukomme, als ihm anzuhören sei, war die Gesellschaft bald über den Kummer hinweg, den die Nachricht von des Trautmannsdorf plötzlicher Abreise eingerührt hatte. Nur Paul Gerhardt suchte entsetzt seine Kammer. Ahnte er doch, welche Wendung der Afterwind der Wirten dem Gespräch der Herren geben würde. Beim Braunbier wussten sie füreinander derbe und hintersinnige Anekdoten. Moscherosch hielt davon mehrere ungedruckte Kalender bereit. Mit mehr verhüllenden als aufdeckenden Wendungen erzählte Hoffmannswaldau, wie Kraus es Opitz in Breslau mit etlichen Bürgertöchern getrieben hätte und doch um die Alimente herumgekommen sei. Der alte Weckerlin lehrte den Londoner Sündenfuhl aus, wobei es ihm sonderlich Spaß machte, die puritanischen Heuchler der neuen Herrschaftsklasse nackt daherlaufen zu lassen. Von Schnäuber hörte man Anzügliches über fürstliche Damen, die sich im Kreis der Tannengesellschaft nicht nur dichtend und reimend um Rompler gelagert hatten. Natürlich trug Laurenberg bei, jeder machte sein Fass auf, sogar Gryphius gab dem Drängen nach und tischte ein paar Mitbringsel seiner Italienreise, verhurte Mönchsgeschichten zumeist, die Harsdörfer zu überbieten versuchte und Hoffmannswaldau zu Drei- und Vierecksgeschichten variierte, wobei sie sich zu dritt ihre Gelehrtheit bestätigten, indem sie, einen Hurenritt einleitend oder eine Kuttenposse ausklingen lassend, ihre welschen Literaturquellen bekannt machten. Als Simon Dach staunend sagte, er lebe offenbar am falschen Ort, solche Begebenheiten könne er aus dem Königsbergschen Kneiphof nicht melden, dort gehe es zwar kräftig zu, aber niemals dermaßen kreuz und quer, fand man seinen Beitrag besonders lustig. Und hätten nicht von Harsdörfer und noch wem gestachelt, die Wirten Libuschka und Gelnhausen, sie mit ihm, dem Simpel, vorübergehend versöhnt, einige Geschichten, er aus seinem Soldatenleben, die Schlacht bei Wittstock, sie aus ihrer Marketenderinnenzeit im Lager von Mantua erzählt, dann etliche Beischläfereien aus ihrer gemeinsamen Sauerbrunnenkur geboten, wäre es mit dem Geschichtenerzählen und Fassaufmachen unterhaltsam weitergegangen. Doch als die beiden jene schrecklichen Einzelheiten reiten, die sich in Magdeburg zugetragen hatten, als Tilly mit seinem Greuel über die Stadt gekommen war, lähmte die Art des Berichtes. Frech zählte die Libuschka auf, wie viel Gewinn sie aus Plünderungen gezogen. Sie prahlte mit Körben voller Goldklunkerketten, die sie den hingemachten Weibern vom Hals geschnitten hatte. Endlich stieß Gelnhausen sie an, damit sie verstumme. Das Elend Magdeburgs ließ nur noch Schweigen zu.